Kapitel 2 Das Geheimnis des Marktes. Die verlorene Stadt. Träumst du manchmal auch davon, in fernen Urwäldern oder Wüsten nach untergegangenen Städten mit verfallenen Tempeln und verborgenen Schätzen zu suchen? Falls ja, dann ist dein Traum gar nicht so unrealistisch, denn untergegangene Städte gibt's überall auf der Welt. Karthago ist eine von ihnen. Karthago wurde an der nordafrikanischen Mittelmeerküste erbaut. Heute heißt das Land ringsum Tunesien. Aber falls du mal nach Tunesien reist und bei der Gelegenheit Karthago anschauen willst, wirst du dich wundern. Denn ähnlich wie im heutigen Ephesos wirst du dort außer ein paar Ruinen, kaputten Marmorsäulen, herumliegenden Steinblöcken, Tonscherben, Spinnen, Skorpionen und Eidechsen nicht viel sehen. Würdest du jedoch ein bisschen in der Erde buddeln, könntest du mit etwas Glück Tempel und Paläste entdecken und obendrein wunderschöne Statuen, alte Schwerter, Edelsteine, goldene Kronen und silberne Armbänder. Denn in seiner Blütezeit war Karthago wohl nicht nur die größte, sondern auch die reichste Stadt der Welt. Gegründet wurde sie vor etwa 2800 Jahren von Phöniziern, die von Phönizien quer übers Mittelmeer nach Nordafrika gesegelt waren. Zur Zeit von Heraklit lebten etwa 500.000 Menschen in Karthago und dazu noch Tausende in den angrenzenden kleinen Städten und Dörfern. Wie wär's, wenn wir auf unserem Landgang zwei Jugendliche, Hannibal und Saponibal, begleiten, die ebenfalls zum ersten Mal nach Karthago kamen. Die Geschwister wohnten in einem der umliegenden Dörfer und wollten in der Stadt ihre ältere Schwester besuchen und sich zwei berühmte Bauwerke ansehen, die Tempel von Baal und Tanit. Baal und seine Mutter Tanit waren die wichtigsten Gottheiten Karthagos. Leider verirrten sich Hannibal und Saponibal schnell im Labyrinth der Gassen, die Stadt war einfach zu groß. Doch zum Glück trafen sie nach einer Weile ein Mädchen, das sich auskannte. »Entschuldige, kannst du uns zeigen, wo es zu den Tempeln von Baal und Tanit geht?« fragte Hannibal mit seiner höflichsten Stimme. »Wir haben uns verlaufen.« »Aber klar, gerne. Und ärgert euch nicht. Fremde verirren sich hier ständig. Ich heiße übrigens Bad Baal, aber ihr könnt mich Bati nennen.« »Schön, dich kennenzulernen, Bati«, antwortete Saponibal. »Ich bin Saponibal, aber du kannst gerne Sapo sagen. Das ist mein Bruder Hannibal. Und du kannst ihn gerne Hannibal nennen. Er hasst es, wenn man seinen Namen abkürzt.« »Stimmt«, sagte Hannibal. »Ich mag meinen Namen so, wie er ist. Ich bin nämlich nach dem berühmten Heerführer Hannibal benannt.« »Oh, von dem habe ich schon gehört.« Bad Baal nickte. »Klar, wer kennt ihn nicht?« rief Hannibal. »Er hat ja mit dem gesamten karthagischen Heer und seinen Kriegselefanten die schneebedeckten Alpen überquert. Das hat sich vor ihm noch niemand getraut. Und dann hat er in der Schlacht von Cannae gleich 16 römische Legionen geschlagen. Ein unglaublicher Sieg!« Saponibal verdrehte die Augen. »Ja, das erzählst du ständig. Aber dass er den Krieg am Ende verloren hat, das verschweigst du gern.« Dann machten sie sich auf den Weg. Saponibal und Hannibal waren überwältigt von dem, was sie sahen. Ihr Dorf bestand aus kleinen Häusern und Hütten, und man musste zum Brunnen laufen, um Wasser zu holen. In Karthago gab es hohe Wohnblocks und sogar Rohre, die das Wasser in die oberen Etagen brachten. Aber noch mehr staunten die beiden über die Menschenmassen. In ihrem Dorf lebten nur etwa 100 Leute, dort kannte man sich. Man kannte sogar die Hunde und Ziegen. Karthago dagegen hatte 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner und zusätzlich hielten sich noch tausende Fremde in der Stadt auf. Saponibal und Hannibal schwirrte der Kopf von dem Sprachengewirr. »Bei Baal und Tanit«, entfuhr es Hannibal plötzlich. »Ich glaube, da hat jemand Latein gesprochen. Gibt's hier etwa auch Römer?« »Keine Sorge«, sagte Bad Baal. »Das war Griechisch. Aber ja, ein paar Römer gibt's hier auch.« »Bei Baal und Tanit«, rief Hannibal noch einmal. »Die müssen wir erledigen, schnell, bevor sie uns töten.« »Hier wird niemand getötet«, sagte Bad Baal entschieden. Seitdem Hannibal den Krieg verloren hat, herrscht Frieden zwischen Karthago und Rom. Bevor ihr Bruder sich weiter über die Römer aufregen konnte, fragte Saponibal schnell: »Warum sind denn so viele Fremde hier, Barty? Wollen die alle die Tempel von Baal und Tanit sehen?« »Einige schon«, antwortete Batbal. »Aber die meisten sind wegen des Marktes hier. Auf dem Markt von Karthago kann man nämlich alles kaufen, sogar Elefanten.«